الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع أخوين لنا دخل في دين الإسلام منذ عام ونصف. يحيى هذا الشاب اللطيف الظريف، هذا أنا أول ما أتيت ألمانيا أتاني في اليوم الثاني أو الثالث، فلما رأيته أحببته، يعني أشعرت يعني على وجهه سكينة ونور، أحببته، ولكن لم يتسنى لي الحقيقة في ذلك الوقت إن أنا أتحاور معه. فأنا أولا سن يحيى كم سنة؟ دلوقتي 17 ونص. 17 ونص وأسلم يعني ابن 16 سنة. طب 16 سنة يعني عمر صغير على أن يعني يدخل في دين ويترك دين آبائه. ومعروف أن يعني الإنسان يتبع دائما دين أبيه، ومن الصعب جدا أن يترك دين أبيه. كيف تسنى له في هذه السن الصغيرة أن يعني يختار الإسلام دينا وأن يترك ما عليه ما كان عليه أبواه؟ Also Sheikh hat damit angefangen, dass er dich gesehen hat, zwei, drei Tage nachdem er nach Deutschland gekommen ist. Und direkt als er dich gesehen hat, subhanallah, hat er etwas bei dir gemerkt, was die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, das war schon etwas sehr Schönes, weil er hat dich nicht vergessen seit dem Tag. Aber du hast ja gesehen, die Situation hat es nicht ermöglicht, dass du mit ihm reden kannst. Aber er sagt, subhanallah, du bist heute 17,5, hast vor 1,5 Jahren den Islam angenommen, 16 Jahre. Nimmt den Islam an und es ist eigentlich bekannt bei den Menschen, dass sie immer der Religion ihrer Väter folgen, und es ist sehr, sehr schwer, sich loszureißen, ja, gerade auch in diesem Alter. Was hat dich dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen, den Islam zu nehmen? Ja, also zunächst einmal, ich hatte eine schwere Kindheit sozusagen, weil mein Vater hatte ein Alkoholproblem, meine Mutter hat 10 Jahre damit gekämpft, und ich hatte auch wirklich keine gute Kindheit. Ich kam nach Hause, dann mein Vater halt die Sachen immer streit und so. Danach ist mein Vater gestorben und dann war halt so gesehen ein bisschen Ruhe. Und meine Mutter hat das halt sehr getroffen, weil sie macht sich immer Vorwürfe, die denkt, sie ist daran schuld. Und dann ich bin ja so immer am Lachen und so, aber damals mein Lachen, ich habe immer gelacht, aber das war kein Lachen. Es war so Lachen, aber inneren immer. Der das spiegelt nicht, genau. Und irgendwann, ich habe mir gedacht immer, so, ich saß im Bus und ich habe meine Hand so anguckt und ich habe mir gedacht, wie kann ich die bewegen? Also, verstehst du, ich gucke die so an, ich so, wie kann ich die bewegen ohne Maschine oder so? Wer hat das? Genau. Und so hat das halt alles angefangen. Und ich wollte auch sagen, wo das passiert ist, halt meine Mutter hatte viel Probleme mit meinem Vater und ich habe noch immer ein... Also ich war auch nicht sehr gut zu meiner Mutter. Das war noch alles so. Meine Mutter, irgendwann, die hat psychisch nicht mehr ausgehalten. Ja, und ich war halt sehr schlecht zu meiner Mutter. Und ja, und danach bin ich halt konvertiert durch eine Sache. Ich hing mit einem Schiiten ab. Also der hat zwar jetzt nicht so viel damit zu tun, aber es ist eine kleine Sache. Warte, lass mich das kurz übersetzen, sonst verliere ich die Worte. هو بيقول يعني إنه حياته في في في بيت أهله كانت يعني صعبة جدا. أبوه كان بيسكر، وبعدين أمه 10 سنوات بتحارب يعني الخمرة والمشاكل في البيت. أمه مسلم؟ لا مش مسلم. فيعني هو ولد وسط المشاكل وسط الحاجات دي، فحتى هو كمان معاملته مع أمه كانت صعبة، آية سيئة جدا. فوالده مات والده، فالمشاكل ازدادت، يعني أمه دخلت في اكتئاب نفسي والمشاكل ازدادت. فهو يعني بيقول أنا يعني أروح فين أعمل إيه، وبعدين أمي والمشاكل دي. يحيى وحيد؟ هستو جيش بسا؟ يا أين بورا عنده أخ أكبر منه في ألتي سنة؟ 24 سنة. ده هتني سنة أربعة وعشرين سنة. هو من أصل بولندي، يعني ده كمان صعوبة أكتر من سبحان الله. فيوم من الأيام يعني هو بيفكر بحياته كده، بيتأمل يعني كده، ففي الأوتوبيس فبيبص لإيده كده بحركة كده وأصابعه كده فبقول يعني من إيه ده من دون مكنة ومن دون مين اللي بحركها ومين اللي أعطاني الحركة دي والولا. فبدأ يفكر يعني في ربنا سبحانه وتعالى. فده كانت أول مرحلة اللي خلته يفكر يعني إنه هو إنسان خلق يعني خلق وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سواه يعني كده في الطريقة دي يعني إنه يحرك نفسه ويتكلم ويمشي وكل الحاجات دي. دي كانت أول مرحلة اللي خليته يفكر في حياته كإنسان إنه يعني لم يخلق عبثا, ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه وهو اللي سواه كده في الطريقة دي يعني. نعم. هو كان كاثوليكي بس هو زنداني قلتن كاثوليش ولا كاثوليكي. طيب ما هو برضو يعني احنا عايزين نقول في حتى في النصرانية برضو فكرة الإله والكلام ده هو ما هو فكرة بتاعت على الخاطر. أيوة. وحتى القصص والرهبان والكلام بيقولوا نفس تقريبا الكلام. أيوة. إن الله هو الذي أعطاك والله هو الذي خواك. أيوة. تمام. فهو الفكرة برضو حتى الآن لماذا يعني قفز إلى الإسلام؟ يعني كان ممكن يبقى كاثوليكي. أيوة. متدين. أيوة. على بدين. أيوة. وحيلاقي نفس المعاني برضو. أيوة. كما يجدها كثير. أيوة. من الناس. سبحانه. فكيف قفز يعني. أيوة. فكرة الإسلام. أيوة. بس هي دي wenn man jetzt zum Beispiel über die Schöpfung Allahs nachdenkt, wie du sagtest, ich bin Russisch, ich denke an meine Hand und so, wie kommt das und so. Ich meine, in der christlichen Religion werden ja auch diese Sachen gesprochen. Ja. Gott hat erschaffen, Gott hat gemacht, er hat den Menschen gesagt und so. Man hätte auch zum Beispiel ein religiöser Katholik werden. Ja. Können. Verstehst du? Yani, warum der Islam? Verstehst du? Yani, diese Gedanken, dass Gott den Menschen erschaffen hat und ihnen das ermöglicht und Glaube an Gott und so, die gibt es ja auch in der christlichen. Ja. Religion. Aber warum hast du gerade diesen Gedanken in der islamischen Religion gefunden? Also bei mir, ich weiß nicht, der Kathol, also die Christentum. Ja. Ich war vor meiner, also bevor ich Muslim war, war ich ja Käfer und ja, dann, ja. Ich habe einen auch sehr christlich getan. Ich hatte ein Silberband mit drei Kreuzen, so, ja wirklich, ja, so, dann ein, zwei Ketten, ja, zwei ja, Ketten ja, mit Kreuzen, ja, wirklich ja. War, wie heißt das, ja, ja. Fanatisch. Fanatisch, genau. Also, subhanallah. Und ich hatte bei mir im Zimmer so eine Krippe, ja, ja. Und da ein Rosenkranz, da Rosenkranz, ja wirklich. Hardcore, ja. Ja, das war nur Täuschung, das war nur Ausdruck, aber jetzt wirklich so christlich war ich jetzt. Du hast gar nicht daran geglaubt. Ja, genau, das war nur, wie soll ich sagen, Style, Style. يعني كان في مرحلة في حياته يعني هو كان بيعيش النصرانية مش مآمن بحاجة بس خلاص ده ستايل يعني عنده في غرفة بتاعته عنده الصليب وكان لابس سلسلة فيها ثلاث صلبان وسلسلة فيها صليب كده فهو بيمشي بالشارع كده بس بيقول يعني أنا مصدق حاجة بس خلاص أنا يعني متكبر يعني تعودت متكبر بالحاجات دي بس في إيمان فيها مفيش يعني زهو خارجي. أيوة أيوة أيوة أيوة. زهو خارجي لكن هو من جوه ما فيش حاجة ما فيش حاجة. لكن هو كان قبل الإسلام كان بيذهب الكنيسة وصلي وكده warst du schon vor dem Islam zum Beispiel in einer Kirche warst du ja und also was ich da sagen in Kirchen so diese Priester man hatte einfach keine Lust auf ihre Predigen, ja. Wirklich jeder da. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So die Leute sitzen, oh Mama, kann ich eigentlich gehen? So, oder sagen wir, ich gehe mit meinem Bruder, meinen Cousins, sagen wir, wir sind auf dem Weg und ich hatte noch schon ein bisschen so, ich will mich jetzt nicht hochleben, aber ein bisschen so Anstand. Zum Beispiel mein Bruder, meine Cousins so, ah, das sind bestimmt schöne Mädchen und so in die Kirche. Ja, ja, ja. Ich so, ey, wir sind auch wild zur Kirche, wieso reden wir sowas und so. Das hat schon einen Unterschied gemacht. Ja, und da auch, so wie die Frauen und so dahin gehen. Ja, ja. Ach. Da hat man gemerkt, Herr Suhana, das hat mit Religiosität an sich nichts zu tun. Genau. Obwohl يعني أمه كانت تخدم الكنيسة وكان يروح مع ولاد عمه ولاد خاله يروح هناك وكذا. فبقول يعني حتى في الطريق وحنا رايحين هناك كانوا يتكلموا كلام يعني ساقط أنا ما كانش عاجبني. نشوف البنت دي في الكنيسة النساء يدخل الكنيسة يعني سبحان الله فقال يعني هذا لا يليق يعني الإنسان المتدين ما بيكونش كده فبقول وحاجة كانت يعني مرض فبقول يعني أنا في الكنيسة قاعد والقسيس قاعد بيتكلم كلام أنا مش فاهم حاجة ولا حتى يدخل قلبي ولا حتى وصل عني فقال دي كانت حاجات يعني كرهته إن القسيس بيتكلم كلام أنا مش فاهمه ولا حتى بوصل لقلبي حتى عقلي مش داخله سبحان الله. فده يعني كانت النهاية كان حاجزا سبحان الله. طيب هو خلاص يعني الآن الإسلام عرف عن طريقي حد يداله ترجمة معاني القرآن مثلا فانشرح صدره. أيوة. لأن انشرح صدر يعني موسى لما أنا بقول يعني كأنه ينطبق عليه قوله تعالى فمن يهديه فمن يريد الله من يهديه يشرح صدره الإسلام. هل حد يداله المصحف ترجمة معاني القرآن وقرأوا الكلام ده ولا هو كيف بحث يعني كيف وصل يعني في بعد أنفن مثل الإسلام في هستو أنفن أزو Es gibt andere Menschen, die ihnen zum Beispiel den Koran, wie sie so eine deutsche Übersetzung finden, zu lesen, findet irgend so eine Stelle, wo sie sagt, wow, ne, das ist so der Unterschied. Ja. Aber was war, wie hast du geforscht, wie hast du gesucht, wie bist du angekommen? Weil es hatte immer einen Anfang. Ja. Wie war dieser Anfang? Also ich hing am Anfang mit einem Libanesen ab, einem Schiite. Und wir sind immer feiern gegangen, jedes Wochenende feiern. Und wir hatten halt diese Chat, MSN. Mhm. Und ich habe alle seine Kontakte genommen. Aber schlechte Absicht ist das leider, um Mädchen so klar zu machen, kennenzulernen. Ja, und die habe ich dann alle getan und hatte 1000 Leute bei mir. Und von überall. Und dann war ein Bruder da, ein Türke. Ja. Mal gleich inshallah festigen und seinen Iman stellen. Dass, ich hatte ein Motto von einem Rapper, auch aus Palästina. Ja. Lügen ist haram, stolze Männer lügen nicht. Ja. Subhanallah. Und dieser türkische Bruder war zu der Zeit sehr so praktizierend und hat mich angeschrieben, hat mich gefragt, ob ich Moslem bin. Mhm. Ich war, nein, warum? Meinte, ja, wegen deinem Motto und so. Weißt du auch, was das bedeutet? Ja. Ich so, ja, Lügen ist eine Sünde, stolze Männer lügen nicht. Ja. Und dann hat er mir erzählt, dann hat ihm das gefallen, auf einmal mit mir zu reden. Dann hat er mit mir angefangen, Dauer zu machen. Er hat über die Juden geredet. Er hat mir alles erklärt. Von Adam a.s. bis Muhammad a.s. Und der hat mir halt die, die Tora auch erklärt, wie die entstanden ist. Er hat mich gefragt, wie Christen entstanden. Ich wusste nicht. Mhm. Aber der, ein Muslim hat mir meine Religion erklärt. Ich so, hä? Woher weißt du das? Und so, ne? Ja, und dann habe ich angefangen, mich zu interessieren. Und dann ein anderer Bruder, ein Bosnier. Den habe ich eigentlich im Disco kennengelernt. Und der war zu der Zeit am Praktizieren. Ich wusste das ja nicht. Also das ist immer noch Praktizieren, Alhamdulillah. Und dann hat er mich auch angeschrieben und der hat richtig Dauer gemacht. Der hat richtig angefangen, so die Widersprüche in der Bibel. Und der hat immer gesagt, zum Beispiel, wie es in der Bibel ist und dann Vergleich im Koran. Dass im Koran besser ist. Zum Beispiel, was soll ich erklären, mit Lot, wo die sagen, er hat mit seinen Töchtern und so schlafen. Und dann im Koran, wie die Geschichte von ihm war, dass das ein homosexuelles Volk war. Und dann... Subhanallah. Ja. Und kann ihr Sadiq Shi'i. فهم كل ليلة خوج وبنات وديسكو يخرج يعني كده. فيوم من الأيام صاحبه كان غايب فدخل هو عنده في الكمبيوتر بتاعه فلقى يعني العلاقات في كده فأخذ الأسماء كده وهو بدأ كمان يعني يدخل هناك فكان كلمة هو وجدها الكذب حرام والرجل المحترم لا يكذب كتبها عنده ده العنوان بتاعه فواحد مسلم كتب له قال له أنت مسلم يعني الكلام ده غالي لأنه الكذب حرام كذا فقال له إيه مسلم يعني إيه أنا مسلم إيه سي فقال يعني من الوقت ده بدأ هذا المسلم أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وبعدين قال لي وبعدين بقول لي اللي لفت نظري إنه هو بيتكلم عن النصرانية وفهم النصرانيين أكتر مني المسلم بقول لي عندكم بالنصرانية في كذا وفي كذا وبعدين ده مناقض وفي كذا فشوف الإسلام بيقول إيه وشوف القرآن بيقول إيه وشوف نبيين صلى الله عليه وسلم بيقول إيه فده لفت نظر وبعدين في أخي تاني هو التقى به من بوسنيا التقى به وكمان هو بدأ يدعوه إلى الإسلام والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هداه إلى الإسلام على طريق هؤلاء فهمت أنا من كلامه كأنه يعني ذكر قوم لوط واستغفر الله كأن في برضو كان في منظومة لأنه في عندهم في التوراة إنه سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام إنه هو يعني جامع بناته Ein Lohn, Maktub, ah, für Maktub, das ist in der Tora geschrieben. Ja, auch in der Bibel. Lot oder Daoud? La, Lot, Lot. Lot, Lot. Eine Quarantäne, ich meine. فهو بقول له يعني انت يعني هو كان عايز يوريه التناقض فقال له ده نبي ده نبي كيف كذا وقال له تعال شوف القرآن بيقول عن لوط ازاي وبيتكلم عنه ازاي وانه بيدعو الناس وانه رجل يعني سبحان الله وانه يعني القوم اللي دعاهم هم اللي كانوا يعني يأتون رجالا فاحشة من دون النساء وهذه الامور فهذا يعني لفت نظره انه الاخ سبحان الله مع انه مسلم بس عارف في دينه وبعدين بيتكلم عن النصرانية وانا نصراني وحامل الصليب وحامل كده مش فاهم حاجة من ديني فقال ده الدين الإسلامي في له ميزة عن الأديان الثانية أنا بقول إنه أنا نصراني بعرفش حاجة عن ديني وده مسلم عارف عن دينه وعارف عن الديانات الأخرى هو سبحان الله يعني من الذي قال وجدت إلهي محمد صالح ولا في حد في واحد أسلم معنا لما قال في برلين ماركوس ماركوس لما قرأ القرآن قال وجدت إلهي يعني كان يحيى يعني لما قرأ القرآن وانشرح صدره إليه كانما قال وجدت إلهي also dann den Koran gelesen hat. Es gab einen Bruder, der heißt Markus, der hat den Islam angenommen in Berlin. Und er sagte so, ich war auf der Suche und so, dann natürlich sein Glaube war ganz verloren, ne? Aber als er den Koran gelesen hat, dann sagte er ein Wort, hätte gesagt, ich habe wieder meinen Gott gefunden. Ich habe meinen Gott wieder gefunden. Jetzt die Frage bei dir, wie war das bei dir? Du hast jetzt, da waren Zweifel, aber du hast nicht richtig daran geglaubt. Die Worte des Priesters waren wie eine Peitsche für dich, ja? Okay, aber jetzt hast du Koran gelesen. Hast du auch dieses Gefühl? Ich habe endlich das gefunden, was ich gesucht habe. Ja, also ich habe die erste Sura habe ich gelesen, ich glaube wie jeder Christ, Sura Maryam habe ich gelesen als erstes und dann, das war irgendwie so, ich weiß nicht, das unbeschreiblich und dann habe ich auch den Namen Yahya gefunden, also eine Woche bevor ich konvertiert bin und dann, ich habe, also die hat diese Geschichte, wie die beschrieben ist und so. So richtig. Wie würdevoll auch das berichtet wird, ne? Da weiß man einfach, dass das von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann, also da habe ich Yahya gesehen und da habe ich den Bruder, den Bosnier, gefragt. Und der war zu der Zeit auch so seit, also kurze Zeit praktizieren. Also nicht ein ganzes Leben lang, sondern erst seit kurzem. Ach so. Und ich habe ihn gefragt, was heißt Yahya? Wer ist das? Meint er, ja, das meint er, weiß ich nicht. Dann hat er geguckt im Internet, meinte Allahu Akbar, schreibt er. Meinte, das war ein Prophet, Johannes der Täufer. Ja, Ich meinte, das wird mein Name sein, wenn ich konvertiere. Allah. فقرأها فوجد فيها يعني سبحان الله يعني قال يعني طريقة الأسلوب وبعدين سلوة الحزين سبحان الله سلوة الحزين سلوة الحزين وبعدين قرأ أول مرة ويقرأ وبيسمع اسم يحيى فعجب فسأل البوزني ده من بوزني قال له إيه معنى يحيى قال له ما عرفتش فبحث في الانترنت ووجد الاسم فكان خلاص ده يعني كسر كل حاجة يعني سبحان الله اللي هو يوحنا ايوه سبحان الله